Hey du da, hey, kannst mal kurz warten, kommst mal kurz her, du, ja, hey, komm mal her hier, ich bin der James Douglas von der Wichtig, die Zeitung hier, kennst du doch, kennt jeder. Und ich würde gerne was für euch schreiben, ich habe euch gerade eben hier gesehen, so, das war ober cool, so, ihr habt ja abgeräumt, die Leute sind auf euch abgefahren, ihr seid, hier, kennst du die Zeitung, ja, guck mal hier. Ja, kenn ich, aber was willst du damit, was willst du von mir? Ja, ich, du bist doch der Rapper von denen hier. Ja, ich find's aber. Ich würde gerne was über euch schreiben hier. Das wäre doch auch gut für euch. Dann kommt ihr hoch, nach oben. Das kannst du vergessen. Zum Schwanger geben wir uns noch ab. Ja, aber Moment mal, wir können euch richtig pushen. Also wir, in letzter Zeit machen wir immer mehr über Techno, weil unsere Auflage hat sich seitdem total gesteigert. Alter, lass dich mal ausreden. Mach dich mal ganz locker, ja? Lass mal auf. Wir geben unsere Messages durch unsere Platten rein. Verstehst du? Und so eine Scheiße, wie du uns hier anhörst, das kannst du vergessen. Das braucht kein Mensch. Verstehst du? Du kannst gerne mit mir eins flashen jetzt, ja? Ja, aber Moment, nee, Moment, damit habe ich jetzt wirklich nichts, gar nichts zu tun. Ich weiß nicht, wenn du mit dem Zug rüberkommst, dann pumpe ich dich direkt Möbel, weißt du? Und auf sowas habe ich keinen Bock. Für wichtige Spielzeitschriften, verstehst du? Das kannst du jemand anders annehmen. Das kannst du den fantastischen Vieh annehmen, aber nicht uns, verstehst du? Okay, ich bin schon weg. Okay, ich bin schon weg. Hey Jesse, kannst du mal kurz warten? Ich möchte mal gerne ein Interview mit dir machen.